Ehe. Die magische Ehe ist die tiefste Wurzel der hyperboreischen Arier. Die vier Zeitalter der Menschheit Hesiods, das Goldene, das Silberne, das Bronzene und das Eiserne, haben nichts zu tun mit dem paläolithischen, neolithischen, dem Bronzenen und dem Eisernen Epochen der zeitgenössischen Anthropologie und Ethnologie. Die Zeitalter des Hesiods verbinden sich mit den Yugas des arischen Hinduismus. Der Neandertaler von vor etwa 100.000 Jahren ist auch der Eiszeitmensch genannt worden. Er lebte in der Gegend des heutigen Frankreich und Spanien. Zu Beginn des Steinzeitalters verschwindet er. Es folgt der Aurignac-Mensch, dem eigentlichen Menschen schon etwas ähnlicher. Er verbreitete sich über Böhmen und Sibirien. Sowohl der Neandertaler wie der Aurignac-Mensch sind Roboterschöpfungen und Fehlleistungen des Demiurg, eingegrenzt im zyklischen Gesetz der Evolution und Involution innerhalb der ewigen Wiederkehr, ihrem Erlöschen und ihrer Eingebung. Der Cro-Magnon-Mensch, dessen plötzliches Erscheinen ein Rätsel ist, entspricht dem Eintritt der Hyperboreer. Er richtet sich auf der französisch-kantabrischen Halbinsel ein, in Belgien, Holland, Dänemark, Schweden. Er entwickelt die Zivilisation von Altamira, besser gesagt die des Magdalenien, wenn man seine Malereien und Graffiti zuerst auf der Insel Magdalena fand. Es ist dies die Rhen-Zivilisation. Dieser Mensch soll 1,80 Meter groß gewesen sein und war langschädlig. Zu Ende des letzten Eiszeitalters beherrschte er ganz Europa. Obwohl der Cro-Magnon-Mensch schon ein involutionierter Hyperboreer gewesen sein mag, gibt es doch einen sehr großen Unterschied zwischen ihm und dem Vorhergehenden. Seine Höhlenmalereien sind wunderbar. Ich habe sie in Spanien in den Höhlen von Altamira gesehen. Wilser, der am nordisch-polaren Ursprung des Menschen festhält, glaubt, dass der Cro-Magnon der nordische Mensch ist. Er verschwindet ebenso rätselhaft, wie er vor etwa 12.000 Jahren aufgetaucht ist, und niemand weiß, was aus ihm geworden ist, noch wohin er gegangen ist. Dmitri Mereskowski behauptet in einem sehr schönen Buch mit dem Titel »Europa Atlantis, Amerika Atlantis«, dass der Cro-Magnon-Mensch ein Kolonisator war, der Entwickler der Zivilisation von Atlantis, der genau dann verschwand, als dieser Kontinent im Ozean unterging. Die Daten der Katastrophe stimmen mit den von Platon angegebenen überein. Die Auffassung von Professor Wirth ist folgende. Eine uralte negroide Rasse erscheint in Gondwana, Südamerika, Afrika, Australien. Eine andere gelbbraune, asiatisch feine bevölkert Asien, einen großen Teil von Europa und beider Amerikas. Sie hat sich in der mongolischen Rasse erhalten. Eine dritte Rasse ist die vornordische, die urnordische, arktische. Für Wirth sind der Aurignac und der Cro-Magnon-Mensch bereits das Produkt der Vermischung des vornordischen Menschen mit den Negroiden und den gelbfeinen Rassen. Die Involution, die Rassensünde. Wirth findet im Norden auf Grönland Reste der alten rassischen Gruppen, die nicht abgewandert sind, blonde Eskimos mit blauen Augen. Seltsamerweise singen diese: Sie sind groß, sie sind schrecklich, die Menschen, die aus dem Innern der Erde kommen. Denn dorthin waren die Hyperboreer gegangen. Eine Legende erzählt, dass die Eskimos von dort herausgekommen sind, dass sie aus dem Innern vertrieben wurden, oder aber sie fielen aufgrund eines Schicksalsschlages, ohne es zu wissen, in eine topologische Spalte, Fenster oder Tür, die sie nach außen brachte. Die Blutgruppen dienten gleichermaßen der ethnisch-anthropologischen Forschung. Die Gruppe 1AB entspricht einer europäisch-asiatischen Mischung, die Gruppe 2A ist die der weißen Kaukasier und findet sich seltsamerweise bei den Wikingern, den Guyanchen der Kanarischen Inseln und auch bei den Eingeborenen der Osterinseln. Das würde die Behauptung von Professor de Mahieu bestätigen, die besagt, dass die Wikingerführer der Tiahuanaku-Zivilisation nach der Niederlage und Zerstörung ihres Reiches über See nach den Osterinseln zogen. Die Gruppe 3b findet man unter den Mongolen und Asiaten. Die erste Gruppe, AB, kommt als Mischung zwischen der Gruppe 2a und der Gruppe 3b vor. Es gibt eine Gruppe 4, Gruppe 0. Das ist die der Indoamerikaner. Die Schwarzen gehören vermischten Gruppen an mit einem höheren Prozentsatz der Gruppe 4-0. Außerdem gibt es die Gruppe des Faktors RH, die sich in einen positiven und einen negativen Faktor teilt. 60% der Basken gehören dieser Gruppe an, obwohl sie selbst nur 30% angeben. Die Blutgruppen dienen heute vor allem dazu, darauf hinzuweisen, wie sehr die Rassen bereits vermischt sind. Sie erinnern uns einmal wieder an das Mysterium des Blutes. Wie wohl das Blut der Hyperborea war? Die zeitgenössische Hämatologie analysiert nur die physischen Faktoren. Man sollte aber bedenken, dass das Blut auch heute noch weniger materialisiert ist als das Wasser. Auf Hyperborea war es eine blaue Flüssigkeit. Für die Divyas ist es dies auch heute noch. Die Visionen der Rishis und der Minnesänger, die astralen Erscheinungen, die außerkosmische Dichtung sind sein Gedächtnis, Schatten, die es umkreisen, goldene oder schreckliche. Die Alchemie der Verwandlung des Vira in Divya, in der kriegerischen und tantrischen Einweihung des Amor, wirkt in gerader Linie auf die Gene, das Blut und seine Gruppen, die feinste Zone des Stoffwechsels verfälschend, den Ativarna jenseits des Varna auferweckend. Doch das ist nur bei den arischen Viras möglich, bei den zweimal Geborenen. Grönland ist ein Überbleibsel des verschwundenen polaren Kontinents. Es verband Europa mit Amerika. Dies beweisen die umfassenden fossilen Kohlevorkommen unter dem Eis. Es besaß den gleichen Pflanzenwuchs wie Europa, ein gemäßigtes und beständiges Klima. Durch die Erforschung der Kohle konnte man feststellen, dass die Bäume dort gleichmäßig, ohne winterliche Unterbrechung, wie in den Tropen gewachsen waren. Der Pol hatte sich noch nicht bewegt und die Erdachse noch nicht verschoben. Auch in der Antarktis befinden sich riesige Kohlelager. Hier scheint der Pol gegenwärtig sich zu verschieben, mit merklichen Veränderungen des Klimas im gesamten Süden Chiles.